Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute zum Thema eines Buches, Coach dich selbst, sonst coacht dich keiner. Kapitel Dein Wohlfühl zu Hause. Aber zuallererst wollte ich mal fragen, ob ich aus dem Podcast vielleicht eher einen Erzähl-Laber-Podcast machen könnte. Denn ich habe so die letzten Tage darüber nachgedacht, welche Podcasts ich eigentlich am liebsten höre. Und anstatt so nur Tipps und Theorie, lieb's ich eigentlich, die Leute aus ihrem eigenen Leben erzählen zu hören. Vor allem beim Thema Ordnung motiviert das mich am meisten. Und darum habe ich überlegt, ob ich das auch so mache, was mir natürlich auch viel mehr Vorbereitung und Nachbereitung spart und ich so dann auch öfter mal senden kann. Also schreib mir doch gerne deine Meinung auf heimcoach@gmail.com. Schreibe ich natürlich wieder in die Shownotes. Und dann habe ich noch einen Anruf von einem Google-Berater bekommen, der meine Internetpräsentation auf Google verbessern wollte und mir einige Tipps gegeben hat. Habe ich auch schon umgesetzt, Bilder online gestellt. Und jetzt fehlen mir noch ein bisschen Bewertungen und ich tue mir ein bisschen schwer, meine Kunden zu fragen oder ehemaligen Kunden. Gerade arbeite ich ja nicht durch Corona vor Ort, weil ja, also meine, wenn ich bei jemand vor Ort bin, dann wird mir schon immer gesagt, du, wenn jemand spontan zu Besuch kommt, du bist eine Freundin oder ja, weil eigentlich niemand möchte, dass das Umfeld erfährt, dass jemand daheim ist, der bezahlt wird, um Ordnung zu schaffen. Und darum tue ich mir ein bisschen schwer, die Kunden dann zu fragen, so, du möchtest eigentlich nicht, dass deine Freunde erfahren, dass ich helfe, aber schreib's doch auf Google und präsentier's der ganzen Welt. Ja, das glaube ich, ist nicht umsetzbar. Und darum habe ich überlegt, dass ich euch, liebe Podcast-Hörer, mal frage, wer Lust hätte, mir vielleicht eine Bewertung auf Google zu schreiben. Natürlich dann nicht für die Ordnungsleistung, aber gerne für den Podcast. Wenn euch der Podcast gefällt, dann vielleicht kurz schreiben. Genau, eine Bewertung abgeben. Der Podcast gehört ja genauso zu meinem Ordnungsgeschäft dazu, wie auch das Vor-Ort-Aufräumen oder der Kurs oder die Kurse, die ich online verkaufe. Das würde mich sehr freuen. Dazu setze ich einen Link noch in die Shownotes, wo du direkt dann zu dem Google-Eintrag kommst. Oder natürlich auch bei Google einfach heimcoach.de eingeben. Wie hat denn letzte Woche, wenn du es gemacht hast, das Fly-Lady-System bei dir geklappt? Konntest du was umsetzen? Vielleicht, dass du morgens gleich dein Bett machst und dich anziehst? Oder dass du einmal am Tag Pickup machst und alles aufsammelst, was auf dem Boden liegt. Oder die Hotspots angehst und die Bereiche, die meistens unordentlich sind, aufräumst. Ich hoffe, du hast das ausprobiert und bist genauso erfolgreich wie ich. Ich bin nach wie vor total begeistert. Bei mir ist es so ordentlich. Ich habe heute Morgen schon 10 Minuten Pickup gemacht. Es war ein bisschen mehr zu tun, weil ich gestern Abend keine Zeit mehr hatte, irgendwas aufzuräumen. Und habe die Hotspots, bin ich schon abgegangen, hat, glaube ich, 3 Minuten gedauert. Mein Bett ist natürlich gemacht. Also bei mir ist nach wie vor wieder sehr ordentlich dadurch. Und ich habe auch gestern geschafft, einen Glanzpunkt zu schaffen in der Küche. Meine Ecke, wo die Kaffeemaschine stand, da hat sich dann doch, also in der Ecke ging's, aber auf dem Regal, das ich leer gemacht habe, das oberhalb hängt, da ist wieder sehr voll geworden. Da habe ich irgendwie wieder lauter Lebensmittel hingestellt. Und das habe ich gestern wieder zu einem schönen Glanzpunkt geschaffen und werde auch das Bild, ich habe ein Bild davon gemacht, das werde ich als Episodenbild nehmen, sodass du es auch sehen kannst. Also auch die Glanzpunkte machen mir viel Freude, auch wenn ich jetzt nur einen die Woche schaffe, anstatt jeden Tag. Trotzdem macht es mir sehr viel Freude. Gut, dann schauen wir mal in das Buch Coach dich selbst, sonst coacht dich keiner. Hier sind 101 Tipps zur Verwirklichung deiner beruflichen und privaten Ziele. Ich lese das, ich bin jetzt bei Kapitel 20, habe ich gestern gelesen. Ich lese das schon seit vielen, vielen Monaten. Ja, es dauert einfach. Jeder Tipp ist so voll und so hilfreich, dass es natürlich auch einige Zeit braucht, um das alles umzusetzen. Und ich möchte dir jetzt gerade mal das Kapitel 20 vorstellen, das ich gestern erarbeitet habe, mein Wohlfühl zu Hause. Da da ist die Frage, was an deinem Zuhause gefällt dir gut und möchtest du davon noch mehr? Was gefällt dir nicht so gut und durch was könntest du es ersetzen? Und du kreierst dir dann im Kopf dein Wohlfühlzuhause so, wie das für dich perfekt wäre. Gerade wenn du ein paar Ordnungsinseln die letzte Woche eingebaut hast, sind dir wahrscheinlich viele Dinge aufgefallen, die dir besonders gut an deiner Wohnung gefallen. Und die könntest du dann heute mal aufschreiben. Und dann auch überlegen, ob du noch mehr davon möchtest, ob das dann dein perfektes Wohlfühlzuhause wäre. Bei mir geht es zum Beispiel gleich los mit meinem Kaminofen, der wieder hinter mir brennt. Der ist auf jeden Fall, gehört bei mir auf jeden Fall zum Wohlfühlzuhause dazu. Seitdem wir den Ofen haben, sitzen wir ganz, ganz viel am Ofen. Und darum ist das auf jeden Fall ein Punkt, der in meinem Wohlfühlzuhause sein muss. Dann habe ich zu Weihnachten eine Lichterkette geschenkt bekommen, solarbetrieben. Und ich habe abends immer eine riesige Freude, wenn die Sonne, wie jetzt gerade, die scheint gerade rein und heute Abend wird die Lichterkette wieder funktionieren. Und da habe ich eine riesen Freude dran und habe gemerkt, dass ich auch davon gerne noch mehr möchte. Lichterketten sind sehr gut für mein Wohlfühlzuhause. Dann brauche ich Teppiche, Kissen, Sitzgelegenheiten, gerne so breit und flätzig. Gerne auch auf dem Boden, sodass es richtig gemütlich ist. Das ist auch wichtig für mein Wohlfühlzuhause. Und als letztes habe ich noch viele Pflanzen, gerne große Pflanzen, so palmenartig. Ja, das macht auch das Zuhause für mich sehr, sehr schön und ja, sodass ich gerne mich daheim aufhalte. Ich lade dich ein, dir jetzt auch mal Gedanken zu machen und aufzuschreiben, was für dein Wohlfühlzuhause, für dich in dein Wohlfühlzuhause reingehört, was da gegeben sein muss, was für eine Stimmung, was für Möbel, was für eine Ordnung vielleicht auch. Und wenn man das macht, dann, ja, dann ist man, bin ich zumindest total motiviert davon, was mir gut tut, dann noch mehr in mein Leben und in die Wohnung zu bringen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, dann machen wir gerade noch das Kapitel 19, eins davor. Da geht es um Freundschaften. Ich habe mir da Gedanken gemacht, was tut mir gut? Welche Art von Menschen sind motivierend für mich? Bei wem fühle ich mich wohl? Und wo finde ich natürlich auch solche Menschen? Oder habe ich schon solche Menschen in meinem Leben? Und genau, da kannst du dir gerne mal aufschreiben, was ist dir wichtig, wann fühlst du dich wohl. Ich hatte zum Beispiel letzte Woche wieder das Possibility Management Treffen und da haben wir eine Übung gemacht, bei der man 5 Minuten dem anderen zugehört hat und man hat eigentlich nur darauf geachtet, wie schnell redet er, langsam, was hat er für Eigenarten, welche Tonmelodie hat er. Und das hat man rückgemeldet und hat dann gesagt, verstärk mal XY oder ersetz mal die Eigenart durch eine neue. Und mit dem ich in der Gruppe war, der hat gesagt, Annette, du redest sehr schnell, red mal noch schneller. Und dann hat man danach 5 Minuten Zeit, das dann umzusetzen und ich habe dann noch schneller geredet und das hat mich so, ich war danach auf so einem Glücksgefühl, ich bin wie auf Wolken geschwebt und er hat dann auch noch schneller geredet und das war so genial. Und als wir dann wieder zur normalen Gruppe zurückgekehrt sind, also im Zoom aus der Zweiergruppe zur normalen Gruppe, kam mir alles wie ein Zeitlupe vor, weil wir so schnell geredet haben miteinander. Und da habe ich gemerkt, boah, das ist was, was mich total pusht und glücklich macht, dieses ganz schnelle Reden mit anderen Menschen. Und am liebsten auch ganz viele Informationen austauschen. Das ist was, boah. Wahnsinn. Und das habe ich so ein bisschen gemerkt und habe ich überlegt, okay, wer in meinem Leben redet denn so schnell und möchte ich mich mit dem mal wieder austauschen vielleicht? Genau. Oder bei wem fühle ich mich einfach 100% angenommen und wohl? Ja, sich da mal Gedanken zu machen, aber natürlich auch, bei welchen Menschen geht die Energie ein bisschen weg? Merke ich, dass ich irgendwie danach ein bisschen energielos bin, vielleicht auch ein bisschen schlechter drauf? Und warum? Und kann ich das irgendwie ersetzen? Kann ich das ansprechen beim anderen? Jammert vielleicht ein Freund, Freundin viel und das zieht mir Energie. Vielleicht kann ich das ansprechen. Genau, das ist Kapitel 19 Freundschaften. So, das ist aber jetzt auch genug Stoff für eine Woche. Ich lade dich herzlich ein, natürlich das Fly Lady System weiter auszuprobieren. Habe ich in der letzten Podcast-Episode vorgestellt. Ich lade dich ein, dein Wohlfühl zu Hause dir vorzustellen und gern aufzuschreiben. Und ich lade dich ein, zu überlegen, welche Eigenschaften pushen dich, begeistern dich, motivieren dich, geben dir Energie, welche Freunde von dir haben die Eigenschaften und dich vielleicht mal wieder bei diesen zu melden. Eine wunderbare Woche und noch kleine Erinnerung, wenn du möchtest, bewerte mich gerne bei Google. Tschüss.